einer kleinen Pause melden wir uns zurück mit Nord-Süd-Gefälle, Ausgabe 65. Und wir, das sind wie üblich Dotti im Süden. Und der Jörn im Norden. Servus. Moin. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wofür? Für 6 Jahre Nord-Süd-Gefälle. Oh, ich habe schon wieder vergessen, ich muss Blumen kaufen. Ich habe schon wieder vergessen. Oh Gott. Ach. Reicht, wenn eine dran denkt. Ja, genau. Aber es gibt ja auch immer diese Erinnerungen von diesem Twitter-Account Nullnummern. Ich glaube, wir haben den sogar irgendwie retweetet und möglicherweise habe ich vielleicht die ein oder andere Glückwunsch-Nachricht auch gesehen. Nee, denn normalerweise kommt die erst am 16.05. Aber ach so. Da wir jetzt im Mai aufnehmen, ist das dann ja unsere Mai-Folge, die Jubiläumsfolge. Du Fuchs hier, das ist ja toll. Also ich bin ja also von deiner... 6 Jahre, das ist ja unglaublich, oder? 2014. Hammer. Ja, so vergeht die Zeit. Ja. Aber das hätten wir vor 6 Jahren auch nicht gedacht, in welche Situation wir heutzutage sind. Nein. Gern. Aber das hätten wir auch vor einem halben Jahr noch nicht gedacht. Das hätten wir, also um ehrlich zu sein, hätte ich das auch Anfang Januar noch nicht gedacht. Aber das ist noch nicht ganz ein halbes Jahr hier im Mai. Ja, also das ist schon ganz schön abgefahrener Scheiß. Ja. Mit dem großen C. Darf man es nicht mehr aussprechen? Ist so spannend, es gibt tatsächlich Leute, die so genervt davon sind, dass sie das Virus nicht mehr beim Namen nennen wollen. Ja, kann ich nachvollziehen, denn ich muss ehrlich sagen, es bringt mich so langsam in eine Depression. Also ich nehme mir das jetzt wirklich langsam zu Herzen und mir geht es jetzt richtig nah inzwischen schon und ich muss echt aufpassen, dass ich da nicht abrutsche. Was genau? Das ist alles, das Drumherum, diese Einschränkungen, die im Grunde keine Einschränkungen sind für mich. Also ich kann damit umgehen, ich muss nicht ständig unterwegs sein, ich muss nicht draußen sein, ich halte Abstand, ich habe damit auch kein Problem. Aber dieses im Kopf... Diese Einschränkung, viele Sachen nicht zu dürfen und Rücksicht zu nehmen und auf andere achten zu müssen und auch zu sehen, dass andere damit nicht so umgehen und ich nicht weiß, ob ich das, weiß ich nicht, zu ernst nehme, mir zu nahe kommen lasse. Also ich bin es inzwischen leid, andere innerlich zu korrigieren und zu sagen, hallo, halt bitte Abstand. Hallo, du tust das für andere. Hallo, ich brauche keinen Beweis, dass es diese Krankheit gibt. Ich muss niemanden um mich herum sterben sehen, damit ich das glaube. Bleib mir bloß fern mit deiner Scheißtheorie, die du mir hier gerade präsentierst. Also es ist so... Diese Ewigdiskussionen, diese Menschen, die jetzt auf der Straße gehen und für unsere Rechte sich einsetzen und für Freiheiten einsetzen oder so. Aber ich finde halt auch, man kann wirklich mal so ein halbes Jahr mal die Füße stillhalten. Und ach, das geht mir so, du merkst es jetzt auch, ich dampf jetzt schon wieder so leicht hoch. Aber das ist auch das, was mich wahnsinnig beschäftigt und mir keine Ruhe lässt. Und das zieht mich jetzt wahnsinnig runter gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, es ist tatsächlich alles sehr, ich möchte fast sagen, ambivalent irgendwie, weil also einerseits ist mir vollkommen klar, dass diese ganzen Einschränkungen unbedingt notwendig sind, damit wir das Gesundheitssystem nicht überlasten mit Infizierten, mit Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung brauchen. Und andererseits kann ich aber auch diejenigen verstehen, die sagen, wir müssen aufpassen, dass da nicht zu viele Grundrechte zu dauerhaft beschnitten werden. Was ich nicht verstehen kann, sind diese Leute, die man bei diesen Demos eben auch sieht. Leute, die sagen, wir wollen nicht geimpft werden. Das kann nicht sein, dass ein Zwangsimpfsystem eingeführt wird. Das ist überhaupt gar nicht der Plan. Da geht das doch gar nicht drum. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wo ist denn das scheiß Problem an der Impfung? Naja gut, wenn die Impfung aber noch nicht richtig ausgetestet ist, das war jetzt ein Argument von einer Kollegin heute, die hat gesagt, man kann mich doch nicht zwingen, mich zu impfen mit einem Impfstoff, der noch nicht richtig ausgetestet ist, wo ich dann hinterher nicht weiß, wie geht's meiner Gesundheit. Das hat sie jetzt dieses Argument gebracht. Naja, also erstmal wird ja niemand... mit einem Impfstoff, also bevor ein Impfstoff wirklich großflächig eingesetzt wird, wird er ja erstmal sehr, sehr gründlich getestet. So, und es gibt ja überhaupt keinen Ansatz dazu, einen Impfstoff auf den Markt zu bringen, der dieses Testverfahren nicht durchlaufen hat. Es gibt immer wieder so Fehlinterpretationen, weil irgendjemand gesagt hat, man könne dieses Verfahren ja beschleunigen. Diese Beschleunigung, da geht's aber im Wesentlichen drum, dass man verschiedene Schritte, die sonst nacheinander passiert sind, einfach parallel durchführt. So, dass das kann man ja machen. Also offenbar kann man das machen. So hat es der Drosten irgendwann mal gesagt in seinem Podcast, dass es eben ein paar Sachen gibt, die normalerweise hintereinander ablaufen müssten, die man aber zusammenfassen kann, theoretisch. Und das muss man sich halt einfach genau angucken. Natürlich würde man, wenn man jetzt einen Impfstoff entwickelt, dann wird der halt erstmal im Tierversuch getestet, um zu gucken, was ist denn jetzt, was macht der mit so einem Organismus, der uns einigermaßen ähnlich ist. Und wenn das gut ausgeht, dann kommt man irgendwann an den Punkt der klinischen Studie. Und da ist dann, also sprich, Menschen werden damit geimpft, die sich dazu bereit erklären. Und da gibt's dann aber noch einen anderen Schritt, den ich jetzt gerade nicht benennen kann aus dem Kopf. Also der da irgendwie dazugehört, der aber nicht gleichzeitig normalerweise gemacht wird. Und diesen Schritt, den könnte man gleichzeitig machen, um dieses Verfahren einfach ein bisschen zu beschleunigen, damit der Impfstoff schneller fertig wird. Das heißt aber nicht, dass der dieses Jahr noch kommt, sondern das wird dann halt heißen, dass er vielleicht nicht nächstes Jahr im Herbst kommt, sondern nächstes Jahr im Sommer oder so. Ja, aber mit diesen Ängsten, die da zum Beispiel meine Kollegin aufgeführt hat, kann ich auch leben. Weißt du, da kann ich mich auch mit beschäftigen und mich reinversetzen und sagen, ja, okay, diese Ängste, die sie da hat, die verstehe ich. Und ich weiß es nicht, ich lasse mir das wahrscheinlich dann auch zu nahe kommen. Ja, das ist aber auch, ich kann das nachvollziehen. Das ist schon mal Punkt eins. Weißt du, und auch diese Widersprüche in sich. Wir laufen mit Mundschutzmasken. Mundschutz, darf man das sagen? Muss man auch wieder aufpassen, was man sagt. Mund-Nase-Bedeckung, okay. Ja. Laufen wir durch die Gegend, halten Abstand und dann komme ich in meine Arbeitsstelle und da hocken wir eng auf eng zusammen. Ja, das kann natürlich nicht sein. Und das sind so Sachen, oder wo ich einfach sage, ja, ich bin da jetzt gerade im Moment ein bisschen verzweifelt und weiß damit einfach nicht umzugehen. Und ich habe so das Gefühl, das zieht mich immer mehr runter und ganz schlimm. Ich weiß es nicht, wie geht's dir damit? Wie geht's dir mit Corona? Was macht das mit dir? Na, es ist auch ambivalent und von Tag zu Tag anders. Also ich habe für mich gemerkt, dass ich eben sowieso so ein gewisses Stubenhocker-Gen einfach habe. Also ich bin auch einfach zufrieden, wenn ich den ganzen Tag in meinem Zimmer sitzen kann und kann im Internet rumklicken oder kann mir irgendwelche Podcast-Sachen ausdenken oder so. Das finde ich total super. Ich merke andererseits aber auch, dass ich bei manchen Sachen, die ich mir so gerade mit Blick auf Podcasting vorgenommen habe, was weiß ich jetzt, Ultraschall updaten, mal ein paar Designgeschichten in den Blogs nochmal machen, weil ich da was Neues gelernt habe, das ich jetzt umsetzen möchte, oder was weiß ich, auch mich mal mit den neuen Studio Link Features auseinandersetzen, so ein Kram, da sitze ich dann davor und denke mir so, ja gut, alles. Das kann ja so eine allgemeine Demotivation sein, aber... Ja, genau, also das ist so fehlt dieses... Fehlt dir das nicht so, was weiß ich, irgendwo essen zu gehen oder keine Ahnung, mit dem Hund mal weiter rauszugehen, als nur einmal um deinen Block drumrum oder mal mit dem Auto irgendwo hinzufahren und was anzugucken oder mal nach Hamburg zu fahren oder nach Kiel zu fahren und dort in dein Lieblingsrestaurant zu gehen oder Pläne für einen Campingurlaub zu machen oder so. Fehlt dir das nicht? Naja, also... ja, gut, also was das angeht, da ist natürlich schon eine recht große Einschränkung da. Also mein draußen ist im Augenblick tatsächlich die Hunderunde, die ich, also die fällt aber sowieso nicht mehr so wahnsinnig groß aus, weil unser Hund jetzt halt einfach sehr, sehr alt ist und immer mehr abbaut und wohl auch dolle Schmerzen in der Hüfte hat. Das sieht man daran, wie sie läuft. Das heißt also, mal irgendwie so wie früher 2-3 Stunden mit dem Hund spazieren gehen, das findet sowieso nicht mehr statt. Also die ist nach einer halben Stunde platt. Deswegen ist das jetzt nichts, wo ich persönlich jetzt auch da was vermissen würde. Ja, und gut, wie gesagt, mein draußen Hunderunde das eine und ab und zu mal zum Einkaufen, da haben wir halt so drei Läden, die wir abwechselnd frequentieren, damit da ein bisschen Abwechslung mit drin ist, beziehungsweise jetzt, wo neue Lockerungen beschlossen worden sind, da ist es dann halt noch der eine, der größte Laden, weil man da halt zumindest ein bisschen die Chance hat, Abstand zu halten, weil sich viele da einfach nicht so richtig drum scheren. Ja, aber gerade das auch mit diesem Gedanken im Hinterkopf da reinzugehen und zu gucken und um sich zu schauen und darauf zu achten, dass man die Abstände einhält und dieses Ausbremsen von den Menschen, wie sie einen jetzt gerade unter der Maske, ist es mir heute aufgefallen, wie man mit den Augen versucht herauszufinden, wo will der jetzt lang gehen, wo gehe ich jetzt lang, um halt sich aus dem Weg zu gehen. Ja. Oder genau das Gegenteil, dieser Egoismus von anderen, die sich nicht drum scheren, dass ich da gerade an den Tomaten stehen, sondern die sich vor mir drüber beugen und da auch gerade die Tomaten wegnehmen und so. Weißt du, dieses immer auf Achtsamkeit und Aufpassen und ich fahre von hier Richtung meine Mutter, weil die eine pflegende Person ist, um die ich mich kümmern muss. Also das wäre dann auch rechtens, sage ich mal, wenn man mich aufhalten würde oder bis jetzt aufgehalten hat. Jetzt ist das ja wieder ein bisschen gelockert worden. Mhm. Aber wenn ich dann Polizeiauto sehe, zucke ich zusammen und überlege, ob ich was falsch mache, ob ich was Unerlaubtes mache, weißt du? Ja, ja. Und bereite mich innerlich schon auf das Gespräch vor, wenn der mich jetzt da vorne anhält und rauswinkt. Was muss ich sagen? Woher komme ich? Wohin fahre ich? Weißt du, wie heißt meine Mutter und warum fahre ich zu ihr? Weißt du so? Das ist so eine angespannte Situation bei mir gerade. Also ich merke es so richtig, also lange darf das nicht mehr gehen. Also ich glaube, es ist, also meine Frau hat das neulich mal ganz, ganz schlau auf den Punkt gebracht, finde ich. Die sagte, jetzt mit Corona wird halt alles besser sichtbar oder wird alles verstärkt. Leuten, denen es vorher schlecht ging, psychisch oder finanziell oder sogar beides, denen geht's jetzt noch schlechter. Leute, die vorher ein Suchtproblem hatten und die jetzt zu Hause sitzen und keine Ansprechperson haben, die werden wieder ein größeres Suchtproblem bekommen. Leute, die zu Hause von Gewalt betroffen sind, werden mehr Gewalt erfahren. Das ist, glaube ich, das kann man eben auf ganz vieles andere ausdehnen. Auf einmal merkt man einfach, mit wie vielen egoistischen Arschgeigen man so umgeben ist, weil man selber mehr auf die anderen achtet. Also ich dachte, du willst mir gerade erzählen, dass ich vorher schon eine Klatsche hatte. Nein. Und jetzt noch mehr. Würde ich nie. Nee. Nein. Und nee, also was du meinst, dass das, ja. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe eher so das Gefühl, dass die Menschen nicht damit umgehen wissen, weil sie sowas noch nicht kennen. Ja, und das ist so, ich denke mir halt manchmal im Supermarkt, wenn dann jemand zu dicht an mir vorbeigeht, naja gut, wenigstens hat er die Maske richtig auf, dann kriege ich nicht ganz so viel von ihm ab. Das ist natürlich ein schwacher Trost. Ich glaube, dass viele halt einfach genau so denken, dass sie sagen, jetzt wo alle die Masken tragen, da brauchen wir nicht mehr auf die Abstände achten. Das scheint so. Eine Vermutung. Ich kann ja auch den Leuten nur bis vor die Stirn gucken. Ja, so, das ist so der Gedanke, den ich dabei habe, um mir das selber auch so ein bisschen schön zu reden, ehrlich gesagt, weil ich dann nicht eskalieren muss und Leute anpumpen. Und was das andere angeht, also das Campingjahr habe ich im Wesentlichen abgeschrieben. Also unsere Pläne, die wir für dieses Jahr hatten mit der großen Baltikum-Tour, das findet nicht statt. Haben wir jetzt auch dann zufällig sind wir drauf gekommen, dass das auch ohnehin eine ganz gute Idee ist, weil der Hund das wahrscheinlich nicht mehr so richtig mitmacht. Die hasst im Augenblick Autofahren wie die Pest. Die zittert richtig, wenn wir sie in ihre Box tun. Und die Vorstellung, dann irgendwie am Tag 8 Stunden Auto zu fahren, das schockt dann nicht so richtig. Insofern gucken wir halt einfach, was da kommt. Wir haben einen Saisonstellplatz sowieso schon vereinbart für dieses Jahr, wo wir gesagt haben, da steht der Wagen, damit wir halt mal eben da hinfahren können, um ein bisschen rauszukommen, damit er halt nicht bei uns an der Straße steht, weil das immer irgendwie so ein bisschen doof ist. So kannst du ihn ja offiziell nur zwei Wochen da stehen lassen. Mhm. Dann habe ich neulich irgendwann letztes Jahr habe ich einen Strafzettel bekommen, weil er an einer unübersichtlichen Stelle steht. Und irgendwie habe ich da auch irgendwie 20 Euro extra bezahlt. Und dann kommt dann alle paar Wochen die Stadtreinigung mit dem Straßenfeger. Dann siehst du immer so auf dem Boden, wo der eine Bogen um unseren Wohnwagen rumgefahren ist. Und das ist alles irgendwie, ach, weiß ich auch nicht. Und deswegen waren wir ganz froh, dass wir auf die Idee gekommen sind, da mal zu sagen, wir nehmen uns einen Saisonstellplatz, von dem wir aber auch flexibel wegfahren können, um dann auf große Fahrt zu gehen, wenn wir eben Urlaub haben. Und das fällt jetzt halt aus, diese großen Fahrten. Und dann haben wir halt den Wagen da stehen. Den haben wir jetzt aufgebaut diese Woche. Vorzelt fehlt noch, das müssen wir noch machen. Hatten wir keine Lust zu und auch keinen Bedarf, ehrlich gesagt. Das ist ja so ein ganz leichtes Reisezelt. Das ist jetzt auch nichts, wo wir sagen, das kann man mal irgendwie ein halbes Jahr unbeaufsichtigt stehen lassen sozusagen. Sondern das ist so nicht ganz so stabil wie so ein richtiges großes Vorzelt. Und das würden wir sowieso immer abbauen, wenn wir also es überhaupt erst aufbauen, wenn wir länger als zwei Nächte da sind. Und ja, das ist jetzt im Augenblick das Ding. So. Und dann fahren wir halt dahin und sitzen dann da auf dem Campingplatz. Ihr hattet jetzt schon Erleichterungen, also ihr durftet jetzt schon auf den Campingplatz drauf, gell? Weil wir Dauercamper sind sozusagen. Ach so, okay. Aber ihr dürft nicht über Nacht bleiben, sondern ihr müsst, glaube ich, doch, das dürft ihr auch. Doch. Ah ja. Also die Das wird ja so schrittweise gelockert bei uns in Schleswig-Holstein, dass man also erst gesagt hat, diejenigen, die einen Zweitwohnsitz haben, erst nur die auf dem Festland, dann auch die auf den Inseln und diejenigen, die einen Dauerstellplatz haben, den sie auch vor dem, ich glaube, 20. März oder sowas vereinbart haben, die dürfen und dann durften, das bedeutet auch, dass Leute von außerhalb von Schleswig-Holstein einreisen dürfen zu diesen beiden Zwecken. Alle anderen dürfen das noch nicht. Das kommt jetzt dann demnächst, dass die, ich glaube, ab 18. Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe, dürfen auch wieder Tagesgäste kommen und dürfen Urlauber kommen. Das freut einerseits die Touristiker, weil sie jetzt halt ja zu Saisonbeginn an Ostern, da war halt nichts. So, die haben jetzt halt auch einfach mal ja fast zwei Monate keine Umsätze gemacht, was echt dramatisch ist. Andererseits sind die aber auch echt in Sorge, weil sobald klar war, das Ganze wird wieder aufgehoben und die Hotels dürfen öffnen und die Touristen dürfen wieder kommen, sind die von einer Reservierungswelle überrollt worden, wo die selber sagen, holla die Waldfee, das wird ganz schön voll hier. Also natürlich gibt's da, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich irgendwelche Einschränkungen geben, was weiß ich, Kapazitätsgrenzen sind, weiß ich gar nicht, ob es in Schleswig-Holstein Kapazitätsgrenzen gibt. Zumindest nicht für Campingplätze. Es ist kompliziert. Also, und bei den Hotels musst du natürlich trotzdem auch auf die Hygieneregeln achten. So, und wenn du jetzt natürlich ein Haus hast mit, was weiß ich, 200 Betten, dann hast du einen Frühstückssaal, der für 100 Leute ausgelegt ist, die gleichzeitig da sind. Und weil du davon ausgehst, dass nicht jeder gleichzeitig Frühstück kommt. Da muss man halt so Essenszeiten so. Oder sowas entführen. Und jetzt, das ist eben ein enormer zusätzlicher Aufwand, den man dann hat, dass man wie auf dem Kreuzfahrtschiff Buffetzeiten festlegt. So, und das, da habe ich jetzt auch schon ein paar Stimmen gehört aus der Tourismusbranche, die gesagt haben, puh, das wird nicht einfach. So, einerseits freuen die sich, dass jetzt wieder Umsatz passiert und dass es auch Leute gibt, die gerade dann jetzt sagen, wir kommen jetzt, um euch auch aus der Krise zu helfen. Andererseits, wie wird das gehen? Also das ist halt die Frage, die ich mir auch stelle, schon seit Wochen. Was passiert denn, wenn jetzt weitere Lockerungen kommen? Also es fällt uns so oder so auf die Füße, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass wir mit den Lockerungen, die jetzt vereinbart sind, so sinnvoll sie sein mögen, für die Menschen und auch für die Wirtschaft, dass wir da sehenden Auges in eine zweite, sehr heftige Infektionswelle reinlaufen und dass wir dann wieder starke Beschränkungen kriegen werden. Also ich fürchte so ein bisschen darum, dass wir unseren Sommerurlaub tatsächlich im Wohnwagen verbringen dürfen. Oder ob es nicht heißt, Wohnwagen in die Halle und da bleibt er dann. Kannst du auch haben. Werden wir sehen. Ja, ich habe jetzt auch mit einem Kollegen gesprochen, der hatte sein Wohnmobil über den Winter abgemeldet. Der hat also kein Saisonkennzeichen, sondern hat es abgemeldet und hatte jetzt die Schwierigkeit, dass er es nicht mehr angemeldet bekommen hat, weil ja momentan bei uns jetzt noch keine Privatautos zugelassen werden. Also nur über die Werkstätten, über Autohäuser kann man es zulassen, aber privat selber und dann auch noch ein Wohnmobil, das hat er also nicht angemeldet kriegt. Jetzt hat aber unser Ministerpräsident ja letztes Wochenende gesagt, dass er wieder Urlauber in Bayern begrüßen möchte und dass das ab Zeitpunkt X, ich weiß es jetzt auch nicht, war auch irgendwas vom 18. oder 20. die Rede. Und da hat er dann mehrmals nachgehakt und mehrmals auf die Füße getreten und jetzt darf er diese Woche kommen und darf Auto anmelden, also sein Wohnmobil anmelden. Dann holt er sich hoffentlich ein Saisonkennzeichen. Ich bin gespannt, was er macht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich verstehe es so nicht, warum er das nicht gemacht hat. Ich wollte es gerade sagen. Ich kann nicht verstehen, warum man sich den Zusatzaufwand machen sollte. Nee, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Er sagt, er möchte flexibler bleiben, weil er sagt, jetzt gibt er an, dass er ab 1. November das Wohnmobil abgemeldet hat und dann ist vielleicht am 5. November noch schön und dann weist er sich sonst wohin. Und umgekehrt hat er es vielleicht ab 1. April schon wieder angemeldet und bei uns liegt noch bis Mitte Mai Schnee und dann ärgert er sich auch. Also er möchte flexibler sein. Das hat er jetzt natürlich davon. Ja, das haben meine Eltern auch schon mehrfach gehabt. Bei denen geht, glaube ich, die Anmeldung vom Saisonkennzeichen, weiß nicht, ob die April haben oder sogar Mai. Mhm. Und dann haben sie schon mehrfach da im März dann gesessen und gesagt, scheiße, genau, wir können jetzt so schön losfahren. Ja, es ist manchmal, wie es ist. Aber so war es früher mit meinem Motorrad auch. Dann hatte ich es angemeldet von 1. April bis 1. November. Und dann war es mal im Februar schon schön und dann hat es reingeregnet bis in den Juni hinein und dann habe ich mich auch geärgert. Na klar. Ja, was ich jetzt mitgekriegt habe, das ist, dass die Feststellplätze, dass die Dauercamper zwar ihren Wohnwagen besuchen dürfen, aber nicht über Nacht bleiben dürfen. Jetzt weiß ich nicht, wenn das nicht bei euch war, in welchem Bundesland das dann so gehandhabt worden ist. Aber das hatte ich jetzt wieder mitgekriegt. Also was bei uns die Einschränkung ist für die Dauercamper, die müssen ein eigenes Bad haben. Genau. Und Richtig. Die Gemeinschaftsräume müssen geschlossen bleiben. Und das ist das Gute an unserem Campingplatz, dass die Leute, die da einen festen Stellplatz haben, wo der Wohnwagen auch nicht wegbewegt werden kann, dass die alle ein eigenes Bad auf ihrer Parzelle haben mit Waschbecken und Dusche und Klo natürlich auch. Das ist nicht schlecht. Und für uns steht dann halt ein abschließbares WC zur Verfügung und wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen für eine der Duschkabinen, die dann ausschließlich unsere ist. Ja. Und so, wenn dann jetzt die normalen Urlaubsgäste auch kommen dürfen, dann haben wir also trotzdem immer noch unser eigenes. Mhm. Und wie das dann bei den anderen Touristen geregelt ist, keine Ahnung. Da bin ich auch gespannt, weil da haben wir uns jetzt mal erkundigt nach dem Campingplatz. Wir wollten ja dieses Jahr eigentlich nach Frankreich fahren im Sommer, im Frühsommer. Und das fällt jetzt auch flach natürlich. Und wir haben dann überlegt, ja, aber wenn es jetzt wirklich so kommen soll, dass man wieder reisen soll und dass ab Pfingsten auch wieder solche Reisen möglich sein sollen innerhalb Deutschlands, haben wir uns dann mal umgeguckt, wo wir hinfahren könnten. Dass wir irgendwo an die Küste fahren, war uns relativ klar, dass wir das nicht machen werden, weil dort wird natürlich ganz Deutschland hinfahren. Alle, die nicht mehr nach Italien können und nicht nach dem Gardasee können und so, die werden jetzt natürlich an die Küste fahren. Und deswegen haben wir uns ein anderes Ziel ausgesucht und haben da schon mal einen Campingplatz im Blick gehabt. Und da stand dann auch drauf, es wird zwar jetzt wieder geöffnet, ich glaube ab heute, aber die sanitären Anlagen bleiben geschlossen. Und es wird jeder zweite Platz nur belegt. Mhm. Und wenn das also in unserem Urlaubs dann auch so sein sollte, dann brauchen wir gar nicht losfahren, weil Sanitärgebäude, das sollte man ja durchaus nutzen können. Wobei ich mir dann auch wirklich Gedanken mache, Sanitärgebäude, so ein bisschen feuchte Kultur und so, ob da nicht gerade was die Ansteckungsgefahr Das bedeutet, ist ja der Punkt. Dass das ja das Schlimmste sein sollte. Und da habe ich jetzt auch schon überlegt, ob wir bleiben im Allgäu, bleiben zu Hause, übernachten zu Hause, aber machen dann vielleicht von hier aus Ausflüge. Machen halt mal, was weiß ich, packen die Fahrräder aufs Auto drauf und fahren mal nach Augsburg und machen da eine Fahrradtour oder gehen mal bei uns in die Berge wandern oder irgendwas und gehen dann halt in irgendeiner Form jeden Tag irgendwo essen oder grillen oder machen sonst irgendwas, dass halt der Arbeitsaufwand für mich jetzt nicht so hoch ist, weil wenn ich dann zu Hause sitze und wir dann vorm Fernseher uns hinsetzen oder ich kochen muss oder so, dann ist das ja für mich auch kein Urlaub, ist ja auch kein Abschalten. Genau. Richtig. Aber dass man dann halt sagt, okay, die Übernachtung, die behält man zu Hause, hat man sein sauberes Bad und alles und geht dann halt öfters mal essen oder lässt sich was umbringen oder irgend sowas. Naja, klar, kannst ja im Prinzip dann sagen, dass das Geld, was du in die Übernachtung investierst, das kannst du dann auch in Lieferservice stecken oder so. Genau, das ist richtig, ja. Ja. Ist doch also finde ich, ist ein guter Plan. Genau, und da ich sowieso ein bisschen auch jetzt aufs Geld achten muss, denn ich mit Kurzarbeit bin ich ja auch betroffen. Und von dem her habe ich dann auch gesagt, also vielleicht wäre das auch eine Alternative, weil andere kommen hierher, machen Urlaub. Wieso soll man nicht in unserem eigenen Gai Urlaub machen können? Ist halt die Frage, wie weit man abschalten kann. Gell? Also ich bin da, ist ein bisschen schwierig. Dann findet man hier was ums Haus rum, was man machen könnte und da was. Ja, und dann ja, ruft wieder jemand an und sagt, kannst du mal, könntest du mal. Ist halt schwierig. Also ja. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Wichtig ist, dass wir gesund bleiben. Genau. Und aber wie gesagt, ich mir hat das jetzt so sehr zugesetzt, dass ich eigentlich jetzt eine Ablenkung bräuchte. Also ich bräuchte jetzt wirklich mal, wo ich abschalten kann, wo man nicht so auf Gewerbe, ja, auf Hab-Acht-Stellung steht, sondern wirklich mal ein bisschen Entspannung reinbringen kann. Also das muss ich sagen, das kann ich eigentlich ganz gut. Also ich bin der König des Abschaltens, was das angeht. Meine Frau hat es da schwerer, weil wir natürlich auch im Prinzip in ihrem Arbeitsplatz wohnen. Deswegen ist dieser Campingstellplatz für uns so wichtig, dass sie da auch selber so ein bisschen Abstand gewinnen kann und sich mal wirklich entspannen kann. Das ist so ein Ding. Und was wir neulich gemacht haben, wir haben uns echt mal einfach ins Auto gesetzt und sind rumgefahren. Und haben sind einfach mal durch Schleswig-Holstein gegeigt und einfach rüber zur Ostsee, Kappeln kurz ausgestiegen, durch den Hafen geschlendert und dann hoch Richtung Flensburg, da am Hafen noch eine Portion Pommes gegessen und dann ganz gemütlich über die Landstraße wieder nach Hause gezuckelt. Ach schön. Das war total klasse. Das hat hat richtig was gebracht, auch an Lebensqualität und Inspiration. Einfach so nochmal am Ostseestrand stehen und aufs Wasser gucken oder in Rapsfeldern stehen und den Duft einatmen, den mögen wir beide ja sehr. Du ja nicht so, glaube ich. Nee, das hat nicht so ein bisschen ranzigen Geruch, ja. Findest du. Finde ich, ja. Ja. Und das war total gut. Und da war es dann auch einfach an den Stellen, wo wir waren, genug Abstand einzuhalten zu den Leuten. So, das war alles nicht so wahnsinnig überlaufen. Ich bin gespannt, was dann im Sommer passiert. Mhm. Und da gibt's halt einfach so ein paar Hotspots. Da sind wir sowieso nicht. Also wir fahren sowieso, also ohnehin nicht nach Sylt. Und ich versuche es im Sommer zu vermeiden, nach St. Peter-Ording oder Büsum zu fahren, weil es mir da einfach zu voll ist. Also auch ohne Corona muss ich da nicht unbedingt hin. Das wird, glaube ich, es wird anders und es wird herausfordernd, dieses Jahr irgendwie abzuschalten und Urlaub zu haben. Aber ich glaube, dass, also ich für uns sagen kann, wir kriegen das hin. Auch da super privilegierte Position, klar, ne? Wir haben eben die Möglichkeiten, dass wir uns auch hier rausziehen können und dass es uns eben auch wirtschaftlich nicht schlechter geht dadurch. Im Gegenteil, also ich habe im März habe ich wahnsinnig viel gearbeitet. Das habe ich dann jetzt im April gemerkt. Ich habe ja, dass mein Gehalt schwankt ja abhängig von dem, was ich abliefere. Und das war im April dann im Vergleich zum März irgendwie 50%. Und das ist gar nicht schlecht, sondern also ich habe durchaus im April gut genug verdient, aber ich habe halt extrem viel gearbeitet im März und das merkst du halt sofort auf dem Konto. Das war sehr spannend zu sehen in der Buchhaltung, dass ich gedacht habe, so komisch, das ist irgendwie, die eine Säule ist so viel größer als die andere, aber so wenig hast du gar nicht gemacht. Naja, alles ganz verrückt. Ja, bei euren Ausflug, wo ihr einfach mal in die Gegend rumfahrt, das könnte ich jetzt noch nicht gefühlsmäßig. Also da bin ich wirklich dann immer so im Hinterkopf so, darf ich das jetzt? Geht das jetzt? Bin ich jetzt in einem richtigen Bundesland? Darf ich da jetzt hin? Weißt du, das ist ein bisschen, also wir hatten nämlich zum Beispiel auch das Problem, aber das wirst du ja auch kennen, obwohl, du bist mitten in Schleswig-Holstein, gell? Da weiß ich nicht, ob du wir sind an der Nordseeküste mitgekriegt hast, weil wir zum Beispiel ja unterschiedliche Regeln hatten zu Baden-Württemberg. Und da haben wir uns dann schon überlegen müssen, wenn wir jetzt rüberfahren nach Baden-Württemberg, welche Regeln gelten da und welche hier. Und da habe ich immer, wie gesagt, ich habe immer im Hinterkopf, ich mache was falsch oder stimmt irgendwas nicht. Ja. Also tatsächlich, wir sind weit weg von jedem Grenzgebiet zu anderen Bundesländern oder auch ja zu Dänemark. Und für uns ist das tatsächlich gar kein großes Problem, aber es gibt zum Beispiel, das ist eine schöne Brücke, die du mir gebaut hast, Unterschiede zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein und deswegen musste ein Golfplatz seine Bahnen verkürzen, weil nämlich Schleswig-Holstein die Sportart Golf früher wieder erlaubt hat als Hamburg. Und da gibt es eben einen Golfplatz im Kreis Pinneberg, der so auf diesen ganzen, also verschlungenen Grenzlinien liegt, dass es halt zum Beispiel auf der Bahn A2, da hast du halt den Abschlag in Schleswig-Holstein und auch das Loch in Schleswig-Holstein, aber dazwischen ist dann so ein Stück von Hamburg. Ach was, ja, da musst du weit genug schießen. Nee, sie haben einfach das Loch verkürzt. Das war vorher 300 Meter lang, jetzt ist nur noch 100. Und dann kannst du also auch auf gar keinen Fall den Ball nach Hamburg schlagen. Okay. Und da müssen sie halt dann auch so ein bisschen die Wege verändern müssen, weil du dann halt eigentlich, ja natürlich, so du müsstest dann halt von dem einen Loch zum nächsten Abschlag, müsstest du halt über Hamburger Gebiet gehen. Ach, das ist doch, also wegen den drei Metern. Föderalismus. Ja. Ich glaube es nicht. Naja, ist so. Und auch in Bremen gibt's das. Da gibt's halt, also Stadt Bremen, die haben eben den Golfplatz Bremer Schweiz und da dürfen sie nur die 9 Löcher bespielen, die auf Bremer Gebiet liegen. Die übrigen 9 Bahnen liegen in Niedersachsen und da ist Golf noch nicht erlaubt gewesen zum Zeitpunkt des Artikels. Ach du meine Güte, also aber gibt es dann nicht irgendwie eine Regel, was weiß ich, dass die Firma ist in Schleswig-Holstein angemeldet und deswegen... Offenbar nicht. Also nee, das glaube ich ja wohl nicht. Offenbar nicht. Ist das wirklich abgesteckt so, wie das Land gerade verläuft? Ja. Also nee, also. Ja, ja. Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wie die dann da das umwälzen müssen oder umändern müssen oder da mal schnell ein Loch machen. Das ist gar nicht so eine riesengroße Herausforderung. Also so ein du hast ja, der Golfplatz ist ja so strukturiert, du hast halt den Abschlag und dann eben das Fairway und irgendwo das Grün und rechts und links hast du so ein bisschen weniger gut gepflegtes Gras, das ein bisschen höher steht, das sogenannte Rough. Und bei den meisten Golfplätzen ist es so, dass die Grüns, wo also der Rasen so super kurz ist und sich wie Teppich anfühlt, dass das sowieso nur in der Sommersaison bespielt werden darf. Und wenn der Platz auch im Winter geöffnet ist, dann wird sowieso irgendwo anders, ein bisschen abseits vom Grün, ein Loch angelegt und das Gras ein bisschen kürzer gehalten als Ersatz, damit man diesen empfindlichen Boden dort, damit man den nicht beschädigt. Und von daher ist das jetzt nicht so ein Riesenaufwand, dieses Loch da einfach zu versetzen. Du musst dann halt ein bisschen gründlicher mähen an der Stelle. Aber je nachdem, wie gut die Platzpflege ohnehin ist, merkst du da fast keinen Unterschied. Ja, aber bist du als Golfer nicht dran gewöhnt, dass deine Bahnen eine gewisse Größe haben, eine gewisse Länge haben, dass du weißt, aha, das Loch, die Bahn 8 oder so, ist so und so lang oder macht so eine Biegung oder irgend sowas? Ist das beim normalen Golf nicht so? Also wie zum Beispiel beim Minigolf kenne ich das jetzt, du weißt, dass es immer die Bahn gibt, wo du diesen Ball in den Sack reinschickst. Oder so, ja, genau. Nee, also das gibt's, also ein Golfkurs, der hat ja durchaus, bietet der auch Abwechslung. Also du hast halt in der Regel Löcher, da ist eins mal 70 oder 100 Meter lang und dann hast du aber eins, was 300, 400 Meter lang ist. Und mal ist da irgendwo eine Kurve, vielleicht sogar zwei, dann ist ein Wasserhindernis, ein Sandbunker. Ist irgendwo so strategisch verteilt, dass du ganz groß Gefahr läufst, da reinzuschlagen. Und das ist, also das gibt es durchaus. Aber das steht ja vorne auch angeschlagen. Also am Abschlag steht ein Schild mit so einem Diagramm in der Regel. Je nachdem, wie gut der Platz ist von seinem Management her, ist das eben mal detaillierter und mal nicht. Aber da ist eben so ein kleines Diagramm drauf, wie das Loch aussieht, wie die Form ist vom Fairway und wo Bunker oder Wasserlöcher sind. Und da kannst du dich dran orientieren. Und da steht dann eben auch drauf, was weiß ich, der Herrenabschlag, gibt's manchmal dann auch sogar unterschiedliche, je nachdem, wie gut du spielst, hat dann die Entfernung zum Loch, was weiß ich, 158,70 Meter und der Damenabschlag hat 130 Meter zum Beispiel. So, und das kannst du natürlich dann anpassen. Da wird dann halt ein anderes Schild aufgestellt und sagst, okay, hier 100 Meter geradeaus. Wenn das jetzt dein Stammgolfclub ist oder deine Stammgolfplatzbahn ist und du weißt, du hast dich ja gewissermaßen da eingespielt und weißt, jetzt an der dritten Bahn musst du so und so viel Schmackes da reinlegen in deinen Schlag, damit du da hinkommst und du kennst die Windverhältnisse da und kannst dich darauf einstellen und weißt, dass da nochmal ein Buckel dazwischen ist oder irgend sowas. Also als Stammspieler ist das dann nicht schwierig, wenn sich die Bahnen dann verändern und plötzlich 100 Meter kürzer sind? Na, du bist ja keine Maschine. Also du bist ja nicht so, dass du dich da hinstellst und sagst, okay, ich bin jetzt hier Industrieroboter und rufe das Programm A5 ab und dann mache ich mit genau dem Winkel und genau dem Schläger, mit genau dem Schwung, schaffe ich exakt diese Flugbahn des Balls. Sondern du hast halt immer irgendwo einen Einfluss. Der Wind ist jedes Mal anders. Okay. Mal gibt's Wind, mal nicht. Du triffst den Ball nie immer gleich und nie immer perfekt. Das ist, also auf dem Niveau, auf dem ich spiele, ne, da ist das halt eher Glückssache, dass ich den Ball mal sauber treffe und dass der richtig weit fliegt. Da bin ich dann meistens eher überrascht von. Aber selbst Profispieler treffen ja nie ganz hundertprozentig genau da, wo sie hinwollen. Auch denen passieren ja Fehler. Natürlich hat jeder so die Ideallinie vor Augen und legt sich eine Strategie zurecht, aber die legst du dir halt zurecht, wenn du an den Abschlag kommst. Du guckst halt nach dem Wetter und danach, keine Ahnung, ist vielleicht vor dir noch eine andere Gruppe, die gerade auf dem Grün ist. Da kannst du dann halt sagen, okay, das sind 160 Meter bis zum Grün, die sind gerade beim Einlochen. Jetzt könnte ich den Schläger nehmen, mit dem ich meistens irgendwie so 130 bis 150 Meter schaffe, oder ich nehme halt einen, mit dem ich nur 100 Meter weit schlage, damit ich schon mal ranspielen kann, ohne jemanden zu gefährden. Mhm. Aber diese Schlägerauswahl und diese, wie du spielst und wo du versuchst, den Ball hinzulegen, das triffst du bei jedem, im Prinzip bei jedem Schlag aufs Neue. Das hat mit dem Loch und seiner Geometrie eigentlich nichts zu tun. Also ich kenn's halt bloß im Kleinen mit Minigolf und da kannten wir unsere Bahn dann halt irgendwann mal und haben gewusst, okay, wenn wir in die Ecke anspielen, da müssen wir da treffen, weil wenn wir da treffen, da ist die Bande schon verbogen und dann driftet der Ball falsch ab. Und also im Kleinen, im Minigolf kenne ich das halt so, dass man da schon ganz genau wusste, wie irgendwie was funktioniert. Außer es lag wirklich mal ein Steinchen da oder es war wirklich mal Gegenwind oder irgend sowas. Dann natürlich nicht immer. Kennst du irgendwann deinen Platz und seine Tücken? Das ist schon richtig. Aber wie gesagt, also auf dem Niveau, auf dem ich spiele, ist das eigentlich. Also da kann ich dann halt sagen, ja klar, ich versuche jetzt mich auf dem Loch mehr links zu halten, weil rechts ist da irgendwie, geht's bergab und da komme ich nicht so gut raus oder was weiß ich was. Oder ich bin heute so gut in Form, heute spiele ich mal die direkte Linie und nicht den Knick mit, sondern versuche halt wirklich über die Büsche drüber zu kommen. Das kannst du ja auch machen. Und das ist, wie gesagt, aber von Tag zu Tag und von Abschlag zu Abschlag komplett unterschiedlich. Apropos Golf und Golfbahnen, da können wir gleich mal auf die Autobahn wechseln. Mit dem Golf. Mit dem Golf auf die Autobahn. Und dann gleich mal in der Raststätte einkehren. Denn auf einer Autobahnraststätte hier bei uns im Allgäu ist zu Anfang der Corona-Zeit, das war dann, ist ja schon mittendrin gewesen eigentlich, Ende März war es bereits, da wurden an der Raststätte Allgäuer Tor, an der A7, in einer WC-Kabine die WC-Sitzreinigungsanlage aufgebrochen und das darin aufbewahrte Reinigungsmittel abgesaugt. Also nicht einfach nur irgendwelche Desinfektionsfläschchen entwendet. Alter. Sondern es wurde wirklich, du kennst doch diese selbstreinigenden Toilettenanlagen, wo sich die Brille dann dreht und desinfiziert. Und Dinger sind aufgebrochen worden und das Reinigungsmittel wurde abgesaugt. Ich stelle mir jetzt da einer vor, wie einer sich da mit so einem Schlauch, oder? Genau, wie die vor die Brille kniet und den Schlauch und schön ansaugt. Und ja, aber genau dieses Bild hatte ich auch gerade vor Augen, ja. Aber unfassbar, was für Arschgeigen das doch gibt, oder? Ja, vor allem, ist das wirklich das gleiche Desinfektionsmittel, natürlich, das man dann später für die Hände verwendet oder was? Oder was macht man mit diesem Zeug, was da drin ist? Also ich glaube, das ist ein Flächendesinfektionsmittel, das ist auch noch stark verdünnt, wenn du dir mal anguckst. Also ich habe immer gedacht, das wird da einfach mit Wasser abgewaschen. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass da Desinfektionsmittel drin ist. Ich hätte gedacht, vielleicht irgend so ein Chlorzeug oder sowas. Oder sowas, ja, genau. Ich glaube nicht, dass das, also und du weißt ja auch nicht, ob das wirklich auch, ob das nicht einfach ein antibakterielles Desinfektionsmittel ist, das vielleicht gegen Viren überhaupt keine Chance hat. Na, Hauptsache es riecht nach Alkohol, dann kann man ja, immer verkaufen. Keine Ahnung, ja, was genau. Die damit machen wollen. Ja. Ich meine, der Wert, 300 Euro, fand ich jetzt auch nicht so hoch, weil ich glaube, das ist halt die Sachbeschädigung mit drin, ne? Ja, das kommt noch hinzu, ja genau. Also das Mittel an sich kann da gar nicht so den großen Wert gehabt haben. Und wenn ich denke, so ein kleines Fläschchen kostet ja schon 15 Euro oder so, kann das nicht so viel gewesen sein. Tja, merkwürdige Menschen. Unverständlich. Aber wo du sowieso auf der A8 unterwegs warst, da hast du dann auch noch dich deines Falschgelds entledigt, sehe ich in der Themenliste. Auch ein spannendes Thema, oder? Ja. Ja, genau, auch auf der A8 unterwegs gewesen, an der... Ach, da ganz in der Nähe, oder? A8, ja, nee, das andere war ja an der A7, bei Dietmannsried, und das ist jetzt auf der A8 in Richtung Stuttgart. Ach so. Und genau, und da befuhr schon Mitte Februar am Valentinstag, fuhr ein Auto dort lang, und plötzlich haben die Fenster runtergekurbelt und haben Geldscheine rausgeworfen. Natürlich. Die Polizei ist dann der Sache nachgegangen, als da die Meldung kam. Und da hat sich herausgestellt, dass es sich bei den Geldscheinen nicht um echtes Geld handelt, sondern um Blüten. Um Falschgeld. Aha. Und der verantwortliche Fahrzeugführer, der konnte dann kurz darauf durch Zeugenaussagen, konnte der dann angehalten und kontrolliert werden. Und da wurde eben festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer das Falschgeld über eine Internetplattform gekauft hat und diese bisher allerdings nicht in den Zahlungsverkehr eingebracht hat. Bloß warum er sich dann dazu entschlossen hat, das Ganze mitten auf der Autobahn aus dem Fenster zu werfen, das könnten wir jetzt mal spekulieren. Also ich finde da ehrlich gesagt keinen Hinweis, weil das fällt doch auf. Wenn ich irgendwann der Meinung bin, das ist ja Falschgeld, entweder aus Versehen habe ich das Geld gekauft oder beabsichtigt und ich will es loswerden. Warte mal, wir müssen aber noch einen Schritt zurückgehen. Warum? Ich nämlich auch spannend finde, ist, dass die Insassen dieses Autos offenbar eine Menge von Geldscheinen rausgeschmissen haben. Und hier steht dann im nächsten Satz, durch Beamte der Autobahnpolizei Günzburg wurde daraufhin eine geringe Anzahl von Geldscheinen sichergestellt. Also da sind ja dann, die Zeugen hatten mutmaßlich relativ dicke Brieftaschen an dem Abend. Wie kommst du darauf, dass es viel Falschgeld war? Ich hatte dich so verstanden, gerade. Nee, die genaue Menge ist davon nicht angegeben in dem Zeitungsbericht. Ach so, dann, okay. Ja, dann. Ja, das Falschgeld wurde sichergestellt und ein Strafverfahren. Dann, ich habe mich vielleicht von dem Symbolbild auch abhalten lassen. Ach so, weil das so eine ganze Menge ist. Wo so viele Scheine rumfliegen, naja. Okay. Nee, es ist nicht ersichtlich aus dem Bericht, wie viel es insgesamt waren und ob noch welche im Auto vorgefunden wurden. Ja. Aber es ist sichergestellt worden durch Zeugenberichte, dass das Geld eben aus diesem Auto rausgeschmissen worden ist. Naja, also das für mich klingt es ja relativ logisch. Der hat irgendwo hat er dieses Angebot gefunden, dass er da dieses Falschgeld kaufen kann im Darknet, dem legendären, und hat da irgendwie ein bisschen Geld investiert, weil er sich gedacht hat, damit gehe ich in den Laden und lasse das wechseln und dann mache ich den Reibach meines Lebens. So, das ist ja, also mutmaße ich jetzt einfach mal als Motivation. Mhm. Und dann hat er den ganzen Mist dann bekommen und hat entweder grundsätzlich Manschetten bekommen, weil er vielleicht eine alte TKKG-Folge gehört hat, wo sie gesagt haben, wer Falschgeld sich beschafft oder sich beschafft, das Falschgeld in Verkehr bringt, wird mit einer Freiheitsstrafe von, weiß ich gar nicht mehr, wie vielen Jahren bestraft. Das stand ja früher auf den D-Mark-Scheinen drauf. Und dass er da vielleicht irgendwie sich dann nicht mehr getraut hat, das auch wirklich zum Einsatz zu bringen. Mhm. Oder dass ihm vielleicht jemand ins Gewissen geredet hat und gesagt hat, spinnst du eigentlich? Weißt du, dass du dafür in den Knast gehen kannst? Was im Prinzip aufs Gleiche hinausläuft. Mag ja sein, aber warum schmeiße ich es dann aus dem fahrenden Auto? Ja, das ist der totale Unsinn daran. Das verstehe ich eben auch nicht. Also da hätte man dann sagen können, na gut, okay, ich investiere noch weitere 20 Euro und kaufe mir noch einen Aktenvernichter und jag es dadurch, damit keiner auf die Idee kommt, oder ich vergrabe es in irgendwie. Ich zünd's an oder sonst irgendwas. Oder ich zünd's an oder ich tue es ganz, ganz unten in die Papiermülltonne, wenn ich es loswerden will. Irgend sowas, aber aus dem Fenster. Oder setze es bei eBay Kleinanzeigen rein, weiß der Geier. Also wenn da noch irgendein Beziehungsding davor gelaufen wäre, dass da noch eine Frau mit drin gesessen hätte und die hätte ihm ein Riesendrama draus gemacht und hätte in ihrer Aufgebrachtheit mal schnell das Fenster runtergekurbelt und das Zeug rausgeworfen. Aber warum hätte er auch ein Mann sein können, Entschuldigung. Ja, also ich habe jetzt nur auf mich geschlossen. Also wenn ich... ich hätte vielleicht dann das Fenster runtergekurbelt und hätte geschrien, bist du verrückt, das Zeug muss weg, wenn man uns damit erwischt. Bist du das denn wahnsinnig? Und dann hätte ich das rausgeschmissen. Nein, hätte ich nicht, aber es könnte ja so gewesen sein. Ja, verstehe. Aber ein 20-Jähriger, der das dann einfach mal so rausschmeißt, also Ja, aber hast du von dem Typen in Nürnberg mitbekommen? Welchen? Da stand ich glaube es war in Nürnberg, da stand einer nackt auf seinem Balkon und hat irgendwie 15.000 Euro in relativ kleinen Scheinen von seinem Balkon runtergeschmissen und hat rumkrakeelt, die Leute sollten doch mehr Liebe machen. Und wir brauchen mehr Liebe, hier, nehmt die Kohle, was soll der Scheiß, weg damit. Und da hat aber die Polizei, also es hat offenbar, es gab eine Menge von Leuten, die sich das angeguckt haben, aber keiner hat was mitgenommen. Oder die anwesende Polizei hat dafür gesorgt, dass es keiner einsteckt. Jedenfalls haben sie die kompletten 15.000 Euro nach eigenen Angaben eingesammelt und sind dann in die Wohnung gegangen, haben mal mit ihm gesprochen, was das denn sollte. Ja. Details erinnere ich jetzt gerade nicht, aber das können wir ja verlinken. Also der war halt irgendwo nicht, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass der irgendeiner... hat ein bisschen geraucht oder so. Möglicherweise kannte der jemanden, der unter Umständen. Könnte sein. Ja, gut. Aber dass das ganze Geld wieder zusammengekommen ist, ist ja nicht schlecht. Ja, wenn ja, also die Menschenmasse da unten drunter unter dem Balkon steht und da mal schön anfängt aufzusammeln. Ich weiß nicht, was ich dann täte. Ja, nicht schlecht. Ja, allerdings. Wir haben auch noch eine schöne Nachricht gekriegt von Hans Monopterus. Er hat uns per Twitter einen schönen Artikel zukommen lassen. Da war nämlich ein 11-jähriger Junge und der war allein zu Hause und da fühlte er sich wohl sehr einsam. Ja. Und da fiel ihm nichts anderes ein, als mal kurz die 110 zu wählen und bei der Polizei anzurufen und sein Leid zu klagen. Oh. Ja, und unter Tränen muss er dann doch so das Herz der Polizisten erweicht haben, dass die dann erstmal aufgebrochen sind und zu ihm gekommen sind. Und irgendeiner der Kollegen muss dann wohl schon vorausgedacht haben, jedenfalls haben sie zwei Brote mit Schokoladencreme mitgenommen und haben den Jungen dann mit diesem Schokoladenaufstrich wieder beruhigt und ein Lächeln zaubert. Na. Ja, für mehr Schokolade im Podcast, sag ich doch. Ja, ja, ach Gott, ach Gott. Ja, der Junge hat sich dann auch schnell wieder beruhigt, aber muss der einsam gewesen sein, der arme Kerl. Oh je, Mini. Ich habe noch eine Geschichte gefunden, die ist auch schon ein bisschen älter und stammt vom 7. April aus Tostedt. Das ist in der Nähe von, also ganz, ganz grob in der Nähe von Hamburg. Das ist so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde südlich von Hamburg. Da ist ein Schwein abgehauen. Das sollte eigentlich zum Schlachter und hat sich aber gedacht, am Arsch die Räuber, und ist aus seinem Stall abgehauen. Und ist einfach ein bisschen durch den Ort spaziert und hat zum Beispiel auch die Tiere in einem Schafgehege beobachtet und hat sich da so ein bisschen umgeguckt im Ort. Und irgendwann haben dann Passanten die Polizei und den Besitzer, den mutmaßlichen des Schweins, dann verständigt. Und ja, der hat es dann abgeholt und zum 500 Meter entfernten Schweinestall zurückgebracht. Jetzt ist allerdings nicht bekannt, ob das Schwein danach doch noch mit zum Schlachter musste. Mhm, okay. Man weiß es nicht. Also, dass bei uns mal ein paar Rinder ausbüchsen und über der Rampe gehen und weg davonlaufen, wenn sie zum Schlachter müssen, das passiert bei uns auch immer wieder mal. Aber die sind dann halt panisch und die rennen dann wirklich los und werden dann auch zur Gefahr für andere. Aber dass so ein Schwein einfach mal so spazieren geht dabei und sich noch so das eine oder andere da noch anschaut. Ja. Oh, ich sehe gerade, hier ist noch ein weiterführender Link. Das Schwein ist gerettet. Happy Ach, End. Schön. Ja, es lebt jetzt auf einem Gnadenhof. Okay. Mhm. Weil nämlich sich mehrere Leute bei dem Landwirt gemeldet hatten, um ihm das geflüchtete Schwein abzukaufen, hat er dann halt gesagt, ja, okay, dann verkaufe ich das halt. Und hat jetzt also am 18. April, also fast 2 Wochen nach diesem kleinen Ausflug, hat der Tierschutzverein Rüsselsheim. Rüsselsheim wegen Schwein und so. Aber die haben eine echt weite Reise gemacht von Rüsselsheim nach Tostedt. Das ist auf jeden Fall also mehr als ein Tagesausflug. Aber die haben das Vieh mitgenommen. Mhm. Ach nee, Moment. Der Tierschutzverein heißt Rüsselsheim. Ach so. Ach, jetzt, also nicht mal, wer lesen kann. Genau, Rüsselsheim e.V. Agieren so zum Teil irgendwie als Vermittler, versuchen also Schweine zu retten und vermitteln die dann an andere Schweine. Aber tatsächlich lebt dieses Schwein offenbar jetzt in Nördlingen in Bayern, gemeinsam mit anderen Artgenossen. Der Transport hat 1.600 € gekostet. Ups, okay. Ja, naja. Also wenn du überlegst, du musst halt den Transporter haben, ne? Artgerechte Unterbringung auch während der Fahrt, das muss gefüttert und werden und so, das muss auch jemand können. Ein Großraumtaxi wäre billiger gewesen. Na, was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, also wahrscheinlich werden einfach ein Pferdeanhänger sich irgendwo her besorgt haben. Ja. Vielleicht haben die ja auch was, wenn Rüsselsheim scheint ja auf Schweine spezialisiert zu sein. Ja, großartig. Ich direkt noch unseren Shownotes hinzufügen. Sehr schön. Happy End gab es auch für eine Katze. Das ist uns zugeschickt worden von Phaserman, ja. Ebenfalls auf Grüße. Twitter zugegangen. Eine Katze in Wilhelmshaven hat sich wohl im Zimmer so ein bisschen umgeguckt und ist dort auf eine Campinglampe gestoßen, die am Fenster stand, und hat diese Campinglampe wie auch immer anschalten können. Und diese Campingleuchte war so ausgelegt, dass sie auch SOS senden kann. Ach, du ahnst es ja nicht. Und das hat die Lampe nun auch getan. Bei einer, jetzt muss ich es gerade selber nochmal gucken, wer das dann entdeckt hat. Wahrscheinlich eine Nachbarin, ne? Oder? Vermutlich, oder Passanten haben eine Meldung bei der Polizei gemacht. Die Funkstreife stellte dann vor Ort tatsächlich ein fortwährendes SOS-Signal, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz fest, und haben dann bei der Wohnung erstmal geklingelt, und die Bewohnerin hat dann auch geöffnet und war ganz überrascht, warum da plötzlich Polizei vor der Tür steht. Und das konnte dann eben aufgeklärt werden. Sie sind dann in diesen Raum gegangen, der zur Straßenseite hinausging, und haben dann eben festgestellt, dass die Katze wohl aus Versehen die Campingleuchte angeschaltet hat. Ich wusste gar nicht, dass es Campingleuchten gibt, die SOS senden können. Ja, wieder was gelernt. Ich überlege jetzt gerade, wie so eine Campingleuchte aussehen kann. Naja, da gibt es ja, das gibt's ja ganz unterschiedliche Modelle. Aber witzig ist ja, dass die in der Wohnung steht. Naja, es gibt ja solche, wir haben auch so eine, die kann man so auf den Tisch stellen, die sieht so ein bisschen aus wie so eine alte Gaslaterne. Die kann jetzt halt keinen SOS senden, aber die macht halt Licht. Die kannst du irgendwo hinstellen. LED oder mit was? Ja, genau. Ja, okay. Genau. Und die steht dann auf dem Campingtisch, und gibt es dann auch noch so ganz fancy, dann kannst du irgendwie, habe ich jetzt leider erst danach gesehen, da ist dann halt die Lampe gleichzeitig auch noch so ein Bluetooth-Lautsprecher. Mhm. Das hat natürlich auch irgendwie Charme, da kannst du dann noch irgendwie deinen Podcast hören abends am Campingtisch. Also gibt ganz, ganz unterschiedliche. Da wird mit Sicherheit auch eine dabei sein, mit der du SOS signalisieren kannst. Ich würde jetzt eher denken, dass das so eine Bootslampe oder sowas gewesen wäre, aber wenn die sagen, Campingleuchte, warum ist man auf dem Campingplatz und muss SOS senden? Deswegen hätte ich jetzt eher gedacht, dass das vielleicht so ein Bootsding ist. Es gibt ja auch Leute, die Campingplätze explizit ablehnen und die irgendwie sich 3 Tage mit einem Einmannzelt irgendwo durch die Wildnis von Baden-Württemberg schlagen, was weiß ich. Und dann so ein Ding mitnehmen. Ja, und dann irgendwo survival-mäßig unterwegs sind. Als Taschenlampe kenne ich es jetzt, dass Taschenlampen auch so eine SOS-Funktion haben. Ja. Dann habe ich, wie gesagt, unsere Campinglampe im Kopf gehabt. Die ist halt, die durch Sonnenenergie sich auflädt, eine Solarlampe. Mhm. Die kannst du jetzt auch nicht auf SOS umstellen. Deswegen habe ich jetzt gerade nachgefragt, wie so ein Ding aussehen könnte, aber war mir jetzt nicht so bewusst, dass es sowas auch als Campingleuchte gibt. Ja, vielleicht, haben die das auch einfach nur aus Unkenntnis als Campingleuchte bezeichnet. Kann ja auch sein, dass das eine Bootslampe ist oder eine Bahnlampe oder eine Bergsteigerlampe oder weiß der Geier was. Ja. Die Möglichkeit besteht ja. Ja. Ja, wir haben ansonsten ja aber auch noch den ein oder anderen Automaten bekommen. Also gewissermaßen. Sascha Erler hat uns einen Tweet weitergeleitet, retweetet. Und zwar in der U-Bahn-Station Schlesisches Tor gab es einen Automaten, der ursprünglich mal Kontaktlinsen verkauft hat. Und wegen Corona haben sie dann da völlig überteuerte Schutzmasken angeboten. Und es kam, wie es kommen musste. Wir sind dann wieder bei dieser Raststätte. Der Automat wurde aufgebrochen. Mhm. Ja. Und ist jetzt komplett weg. Also da sieht man auf dem Bild nur noch ein Loch in der Wand, wo wahrscheinlich früher mal ein Automat stand. Okay. Ja, den haben sie komplett abtransportiert. Oh, die waren ja auch eine Zeit lang heiß begehrt, die Schutzmasken, das stimmt, ja. Inzwischen, glaube ich, gibt es die auch wieder zu kaufen. Da bräuchte man jetzt nichts mehr. An jeder Ecke inzwischen. Auch Desinfektionsmittel ist jetzt bei uns im Supermarkt in Halbliterflaschen verfügbar. Ist überhaupt kein Problem, da inzwischen ranzukommen. Wir hatten das Thema in unserer letzten Episode, wie sinnvoll das ist, Desinfektionsmittel zu benutzen. Zumal für die Hände. Also du machst ja halt mehr die Hände damit kaputt als alles andere. Wenn Seife reicht. Aber wie gesagt, Detailkram. Wenn du keine Möglichkeit hast, dir ständig die Hände zu waschen und du hast so eine Flasche dabei, ist das ja unschlecht. Ja klar, natürlich. Also das machen wir auch, wenn wir im Supermarkt waren und da rauskommen und haben uns vielleicht irgendwie noch einen Schokoriegel oder sowas mitgenommen, dass wir uns dann erst im Auto kurz die Hände desinfizieren und dann zum Snack greifen. So, das durchaus, na klar. Wenn es schnell gehen muss, wenn du halt nicht die Geduld hast, erst nach Hause zu fahren und dir die Hände zu waschen. Ja, man soll ja mehrmals, also wenn du nicht nach Hause kommst, um sie zu waschen, dann, wenn man dann so ein Mittelchen dabei hat, dann wieso nicht. Ja, genau. Und dann ist noch der andere Automat vom Westkirchen-Andi. Der hat den auch bei Twitter gefunden und hat uns das, hat uns da markiert. Und zwar an der Mosel gibt es einen Automat, der offensichtlich nicht mehr in Betrieb ist. Der sieht sehr, sehr alt aus, auch von der Schriftart her. Da wurden Strümpfe verkauft. Mhm. Und da konnte man dann sich gegen, kann man nicht mehr erkennen, einen bestimmten Betrag aus so einer Schublade, eine Packung Strümpfe rausholen. Wahrscheinlich Feinstrumpfhosen, oder? Das wären keine, mutmaßlich, ja. keine dicken, gestrickten gewesen sein. Das wahrscheinlich eher so. Man weiß es nicht. Genau. Für kalte Wintertage vielleicht so ein dickes, gestricktes, keine Ahnung. Was mir aufgefallen ist in der ganzen Zeit jetzt von Corona, Twitter hat ja eigentlich gar kein anderes Thema mehr gehabt. Es ging ja wirklich nur darum, vielleicht war auch meine Twitter-Bubble so eingeschossen auf das Thema, ich weiß es nicht. Aber so ab und zu ist mal so ein Tweet vorbeigehupft, hast du auch immer gerne retweetet, wo ich dann doch mal schmunzeln musste und gedacht habe, endlich mal ein anderes Thema. Endlich mal was Lustiges oder ein bisschen dieses ganze Corona-Zeug ein bisschen auf die Schippe genommen und ein bisschen mit einem Lächeln betrachtet. Und das war dann immer so ein kleiner Lichtblick für mich, wo ich dann doch mal grinsen musste. Zum Beispiel gab es da einen Tweet von Bleifuchs, der da geschrieben hat, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ich hoffe, ich kann es vorlesen, ohne einmal zu stottern. Leute, die in den 80ern auf der Autoablage eine Rolle Klopapier spazieren fuhren, waren Zeitreisende, die das Statussymbol der Zukunft offen zur Schau stellten. Ja. Da, ja. Das wird wohl so sein. Alles gesagt, oder? Genau. Mit Anspielung natürlich an die Klopapierrollen, die es so wenig zu kaufen gab am Anfang. Gibt es auch wieder inzwischen. Ist auch wieder alles da. Das stimmt. Was ich auch einen ganz tollen Retweet gefunden habe, war von Punika. Die hat nämlich etwas retweetet, das war von Dan35. Hier kommt etwas gegen Langeweile. Drücke auf Pause und versuche, das Huhn korrekt zu stoppen. Es ist so, das ist so eine Art GIF, nehme ich an. Und da, nein, es ist ein Video, es gackert. Echt jetzt? Ich habe das immer ohne Ton gemacht. Du spielst das jetzt gerade, oder? Ja, natürlich. Und es geht nicht. Dieses verdammte Huhn ist viel zu schnell. Ah, fast. Erklär mal, was du da machst. Naja, es ist also ein Video. Da ist in der Bildmitte abgebildet so eine Umriss von einem Huhn. Und wenn du auf Play drückst, dann läuft halt ganz schnell ein Huhn von links nach rechts durchs Bild und gackert auch dabei. Und die Herausforderung ist jetzt eben dann auf Pause zu drücken, in dem Moment, wo das Huhn in diesem Umriss ist. Und das ist echt schwer. Tricky, oder? Das Hund, das ist entweder aus dem Bild raus oder läuft gerade erst rein. Das gackert ja wirklich. Ich habe das mal ohne Ton gehört. Ja. Mit Ton ist es ja noch viel besser. Ich habe es geschafft. Echt? Ohne Scheiß? Das Huhn ist im Umriss. Glaube ich dir nicht. Mach einen Screenshot. Zack. Warte. Wieso geht das jetzt nicht? Drucken. Wie geht Screenshot noch? Wenn man. Das war aber Zufall. Also ich krieg das nicht hin. Du kriegst das nicht hin. Das ist ja viel zu ungeduldig dafür. Alter Zocker. Aber wieso kann ich denn normalerweise drücke ich auf Druck und dann kriege ich einen Screenshot? Mann, ey. Bildschirmfoto aufnehmen. Zack. Bum, bonjour. Hier. Da ist er. Dann haben wir wenigstens ein Episodenbild. Genau. Habe ich auch immer so ein Problem damit. Direkt in die Dropbox. Träumchen. Sehr schön. Zweitgrößte Erfolgserlebnis des Tages. Ja, du lachst. Ja, aber da kann man sich schon eine Weile mit beschäftigen, mit dem Huhn. In der Tat. So. Schicke ich dir gleich rüber. Sehr schön, danke dir. Dass du da direkt das korrekt einfügen kannst. Jo. Ach, du bist so gut. Ja, richtig. Ja, einen weiteren Tweet haben wir dann bekommen, den finde ich auch sehr schön. Das ist ein Zeitungsausschnitt, der in welcher Zeitung auch immer, kann man wohl nicht sehen, wo das rauskam, weiß ich nicht. Mhm. Ein kleiner Zeitungsausschnitt, ein Einspalter, Überschrift, der Führerschein eines 58-Jährigen wurde sichergestellt und jetzt kommt es nämlich drauf an, auf den Text, passt mal genau auf. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 37-Jähriger, ein 29-Jähriger, ein 35-Jähriger und eine 58-Jährige mit einem 58-Jährigen, einem 34-Jährigen und einer 39-Jährigen aneinander. Dabei wurde der 34-Jährige schwer verletzt und der 37-Jährige, der 35-Jährige und die 58-Jährige wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Ja. Ist das ein Musterbeispiel von einem Zeitungsartikel? Das ist ein Musterbeispiel von, wir kopieren eine Polizeimeldung. Also das ist exakt so steht sowas dann, also je nachdem, du kannst ja auch Pech haben, dass dann irgendwie beliebte Formulierung ist ja dann auch zum einem Tötungsdelikt, zum Nachteil eines 58-Jährigen, kam es am vorigen Donnerstag in dem und dem. So, also der Witz ist ja, auch die Polizei muss ja auf Datenschutz achten und auf Opferschutz und auf Täterschutz. Mhm. So, das ist alles ganz wichtig, dass die Leute eben nicht identifizierbar sind. Trotzdem musst du bei so einer unübersichtlichen Gemengelage ja irgendwie die Menschen auseinanderhalten können. Und deswegen machen sie das übers Alter. Denn alle, also bis auf den 58-Jährigen und die 58-Jährige, sind die alle unterschiedlich alt. Und die beiden, die gleich alt sind, haben unterschiedliches Geschlecht. So kannst du also diese Parteien auseinanderklamüstern, aber natürlich wird es dadurch nicht besser. So, das versteht keiner. Man würde halt normalerweise sagen, irgendwie, was weiß ich. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Personengruppen aneinander. Dabei wurde ein 34-Jähriger schwer verletzt. Genau, drei weitere leicht verletzt und sie kamen alle ins Krankenhaus. Genau. Natürlich, Punkt. Genau. Dann wäre es nicht so spannend gewesen oder was? Nö, ach, das ist einfach, ich glaube, da fehlten halt einfach irgendwo noch ein paar Zeilen in der Seitenspalte und dann hat man gesagt, komm, das muss jetzt schnell gehen, der Andruck ist bald. Ja, dann kopieren wir das halt noch schnell rein. Dann sollen sie da noch, hier können die ihre Anzeige stehen oder so irgendwas hinmachen. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Ach, je, oje, oje. Ja, und dann hast du noch was retweetet. Was ist das? Ja, denn? Und zwar von Ann Weltin. Ob das jetzt ihre Berufsbezeichnung ist oder ihr Name, sei mal dahingestellt. Corona ist wie im Flugzeugfliegen. Eingeschränkte Bewegungsfreiheit, die Nachbarn nerven, im Notfall werden Masken verteilt und am Ende stehen irgendwelche Vollidioten da und klatschen. Kann man auch nichts weiter hinzufügen. Nee, muss man sich aber auch auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, ja. Wie hast du das Klatschen empfunden, mal an dieser Stelle? Also, ich verstehe den Gedanken. was das bringen soll. Aber ich verstehe halt gleichzeitig auch, dass die Leute, die in der Pflege arbeiten und die jetzt sagen, so, wir sind sowieso schon auch im Normalbetrieb am Limit und haben jetzt halt dann auch noch Corona mit dabei und alles, was da noch an Einschränkungen mit dazukommt, sei es eben neue Patientenstrukturen in Anführungszeichen, mehr Anforderungen an Hygiene als ohnehin schon. Ich habe jetzt mal irgendwo gelesen, normalerweise müsste man im Krankenhaus oder in der Arztpraxis im Schnitt ein Viertel oder ein Fünftel seiner Arbeitszeit mit Händedesinfizieren verbringen, damit man den üblichen Quarantäneanforderungen Genüge tun kann. Das schaffst du aber im normalen Alltag gar nicht. So, und wenn du dann in dieser Situation, wo du halt irgendwie lange Schichten hast, schlecht bezahlt, immer mehr Arbeitsverdichtung und Patienten, die im Zweifelsfall auch einfach mal unverschämt sind, wenn dann auch noch so eine Extremsituation kommt und das Einzige, was dann passiert, ist, dass der Bundesgesundheitsminister sagt, naja gut, hilft ja nichts, dann müssen wir halt die maximalen Schichtzeiten auf 12 Stunden erhöhen statt auf 10. Und da stehen dann irgendwelche Hanseln auf dem Balkon und klatschen, dann denkst du dir halt auch so, also vielen Dank für die Anerkennung, aber ein bisschen mehr Kohle wäre auch ganz geil oder ein bisschen Kollegen bessere mehr. Arbeitsbedingungen, ein paar Kollegen mehr, genau. So, das wäre alles ganz prima, aber ja gut. Sie klatschen halt lieber und sagen Danke. Also das ist auch wichtig, ohne Frage, aber das bringt halt keinen weiter. Ja, stimmt, ja. Ich war mir dann nicht sicher, wer sich dann in dem Moment wohler fühlt. Die auf dem Balkon stehen und klatschen oder ich weiß es nicht. Ich fand das zu unpersönlich. Ich fand zwar diese Nachbarschaftshilfe, die fand ich sehr schön. Oder auch, dass das ist ja was anderes. Mal ein paar Musiker auf dem Balkon standen und abends mal Musik gespielt haben oder so. Das fand ich sehr rührend und sehr angenehm. Also hat mich einfach berührt. Fand ich schön. Aber dieses Klatschen, das war dann auch so ein, ich weiß es auch nicht. Also ich sag doch dann lieber den Menschen persönlich Dankeschön. Ja, oder was weiß ich, wenn ich eine Pflegeperson irgendwie im Bekannten- oder Nachbarschaftskreis habe, dann könnte man ja auch statt zu klatschen einfach mal hingehen und sagen, kann ich dir irgendwas abnehmen? Helfen, irgendwie, kann ich dir was besorgen, genau, richtig. Genau, kann ich dir irgendwas Gutes tun, damit du weniger Stress hast? Kann ich was weiß ich? Und wenn es auf die Kinder aufpassen ist oder einkaufen oder keine Ahnung, ich tanke dir mal das Auto voll, weiß der Schinder was? Das ist doch um ein Vielfaches besser, als einfach sich hinzustellen und zu klatschen. Ja. Naja. Ja, oder wenn man diesen persönlichen Kontakt nicht hat, einfach mal, ja, wirklich mal persönlich Danke sagen, wenn man, also wir haben auch gerade mit dem Pflegedienst zu tun und da habe ich dann auch einmal am Telefon gesagt, wir sind sehr froh, dass wir Sie haben und danke für Ihre sehr gute Arbeit. Sie machen das wirklich prima. Und die Frau war ganz verdattert am Telefon. Die hört es offensichtlich auch nicht oft. Und das ist doch viel, viel wichtiger, dass man das im persönlichen Gespräch mal oder wirklich an der Kasse mal zu der Frau ein paar nette Worte sagt und lächelt und bleiben Sie in der Ruhe und alles gut oder irgend sowas als weiß nicht, das ist doch viel wichtiger. Ja, gut, lächeln ist jetzt mit Maske natürlich nochmal schwieriger als vorher. Aber man kann es auch durch Stimme ausdrücken. Ich habe es heute auch wieder gesehen, an der Kasse stehen, vor mir war eine junge Frau, da hat es wohl irgendwie Probleme mit dem Kassenzettel gegeben. Und die hat sich dann auch über die Stimme hinweg und über nochmal Danke sagen, lieber ein zweites, drittes Mal Danke und danke für Ihre Hilfe, dass Sie das jetzt so unkompliziert gelöst haben, halt ein paar Worte mehr gesagt als nur Danke, auf Wiedersehen, sondern ach, dass das jetzt so unkompliziert ging, das war jetzt toll, danke, dass Sie sich da so viel Mühe gegeben haben. Bumm. Ja, ist doch auch in Ordnung. War halt kein Lächeln zu sehen, aber aufgrund der Worte, die sie da gewählt hat, hat das halt auch super funktioniert. Ja? Ja. Jo. Schön, schön. Gut, du hast noch einen letzten Tweet, den fand ich auch so cool. Ach so, die Stunt-Leute in Quarantäne. Ja, das war ja sehr geil. Also das ist ein Video, das geht irgendwie, ich glaube irgendwie um die 2 Minuten. Das ist ein hochkant gefilmtes Video. Du siehst eben eine Person und das sind, ich weiß nicht, der eine, der taumelt so ein bisschen zurück und rafft sich so auf und du siehst richtig, wie er das Gesicht auch zur Faust ballt, dann geht er auf die Kamera zu und boxt mit der Faust in Richtung Kamera. Und dann schneidet es um auf jemand anderen, der dann auch zurücktaumelt oder die Treppe runterfällt oder auf den Tisch knallt oder sonst irgendwas. Und der wehrt sich dann halt auch entsprechend. Und so schneidet das Video halt immer wieder zu einer anderen Person. Und die sind super unterschiedlich alle. Also was der eine, der springt dann hoch und macht ein Salto und tritt dann. Und der andere trocknet sich aber eigentlich gerade die Haare ab. Und dann ist er total verwirrt und boxt durch die Gegend, trifft dabei seine Freundin und dann irgendwann mit dem zweiten Schlag die Kamera und das ist, der eine lässt seinen Hund los und der andere nimmt sein Kind und wirbelt das rum, dass du halt von dem Kind den Tritt abkriegst, also ganz abgefahren. Und das kannst du dir halt, du kannst es nicht in Dauerschleife angucken, weil am Ende das Logo von so einer Kampfsportschule eingeblendet wird. Aber es würde funktionieren. Man könnte einfach das durchlaufen lassen, glaube ich. Durchlaufen lassen, dass es immer wieder kommt. Ja. Genau. Oder einer schmeißt ein Kissen Richtung Kamera und dann siehst du, dann kommt der nächste Schnitt und das Kissen kommt aus der Kamera raus und trifft halt den anderen und so. Also es ist richtig, richtig gut. Stimmt, da ist auch einer dabei, der schmeißt eine Klopapierrolle. Genau, und der andere kriegt es dann ins Gesicht, die Klopapierrolle. Also richtig cool gemacht. Ja. Also da haben sich einige Künstler wirklich was einfallen lassen in der Zeit, wo sie zu Hause geblieben sind. Und naja, nun. Das war schon... Die Kreativität mal ein bisschen umgesetzt. Ohne Publikum. Auf Distanz. Ja, das ist ja auch was, das, ich habe das bei Streter Bender Streberg gehört. Das sind ja, zwei von denen sind ja Comedians, der eine ist Drehbuchautor und der Thorsten Streter sagte das auch. So, klar, als Künstler, als gerade irgendwie Kabarettist, Stand-up-Comedian, wie er sich auch immer bezeichnen mag, natürlich hast du auch irgendwie Bock drauf, aufzutreten und vor Publikum zu stehen und ja, jetzt hat er gerade irgendwie eine Show in der ARD, da steht er alleine im Studio. Und das ist halt auch was völlig anderes. Du merkst halt, ihm fehlt da der Kontakt zum Publikum. Natürlich trägt er seinen Text vor und das ist auch grundsätzlich witzig, aber dadurch, dass da keiner im Studio sitzt und mitlacht, verpufft halt die Wirkung total, finde ich. So, da sitzt er halt da vom Bildschirm, ich habe mir das halt einmal im Fernsehen angeguckt und dann mal irgendwie ein paar Highlights auf YouTube. Und da sitzt du davor und denkst so, ja, ich verstehe, dass das ein ganz guter Witz ist, aber irgendwie dadurch, dass außer mir dann keiner irgendwie drauf reagiert, ja, so, und er macht dann halt seine Kunstpause für Applaus, der aber nicht kommt. So, und sie spielen die dann aber auch nicht vom Band ein, was ich auch gut finde, weil er das ja auch thematisiert, dass er da alleine im Studio ist. Das hörst du auch an der Akustik. Der Raum ist definitiv leer. Es ist alles ganz, ganz spannend irgendwie, wie sich das verändert. Ich fand's auch faszinierend, so in so Talksendungen, wenn jetzt nicht alle Gäste eingeladen wurden, dass man dann, also die haben dann auch die Abstände gewahrt und haben dann zwischen den Gästen dann noch so einen großen Bildschirm aufgebaut und dann war jemand über diesen Bildschirm zugeschaltet. Und das war dann auch immer so ein seltsamer Anblick, wie da plötzlich, der war dann auch bis zur Brusthöhe so aufgezeichnet und saß da eigentlich, als wenn er da im Sessel auch mit drin sitzt, bloß halt über die Leitung, über die Fernsehleitung, die da. Ja. Das einzig Blöde war immer die Internetverbindung, die war teilweise so grottenschlecht, dass die Qualität halt so schlecht war. Ich muss sagen, ich finde das ganz, ganz erschreckend, was jetzt alles auf einmal als sendefähig anerkannt wird, sozusagen von der Bild- und Tonqualität her. Also hörst du auch manchmal so, wenn du in Radionachrichten, natürlich sind wir Reporter ja auch alle im Homeoffice oder zum überwiegenden Teil. Und bei manchen ist es halt nicht so, dass die jetzt irgendwie so ein ausgefeiltes Studio zu Hause haben. Sondern die sitzen dann halt in ihrem Wohnzimmer oder in der Küche oder sonst irgendwas und produzieren da ihre Beiträge. Es klingt halt auch wie Arsch. Und es geht halt trotzdem auf die Antenne. So, das finde ich irgendwie so. Echt? Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Also die Sender, die ich so höre, da wundere ich mich immer, wie. Der hockt gar nicht, die hocken gar nicht nebeneinander. Das ist ja, ist cool. Das ist wie Studiolink. Ja. Im Prinzip. Ja. Also es gibt, also ich weiß, dass ich, als ich das erste Mal auf Helgoland war, dienstlich, dann habe ich einen Beitrag geschickt, den ich im Hotelzimmer produziert habe und dann hat der Redakteur gesagt, nee, tut mir leid, da ist viel zu viel Raumhall drauf, den können wir nicht senden, da musst du dir was anderes überlegen. Und da habe ich ja dann halt irgendwie im Kleiderschrank über die Kleiderstange da die Bettdecke drüber gelegt und habe da eben reingesprochen, damit es halt so ein bisschen besser wird, weil ich unter der Bettdecke sitzend, da hatte ich zwar den besten Ton, aber das wenigste Licht, das war auch irgendwie Mist. Und also da habe ich echt heftige Verrenkungen gemacht, die jetzt irgendwie alle weg sind. Und ich habe irgendein, auch ein Video gesehen bei Twitter, ich glaube, es war von einem österreichischen Sender oder von Kulturradio irgendwo, wo sie dann halt auch die Leute gezeigt haben, wie die in ihren Homeoffices sitzen. Und da waren halt einige dabei, die hatten sich dann irgendwie was Elaboriertes mit dem Wäscheständer und der Bettdecke gebaut. Mhm. Und die anderen, die sitzen halt einfach ganz normal am Küchentisch und sagen, ja, mein Gott, dann halt's halt. Mhm. Und dann läuft die Katze halt irgendwie über die Tastatur, ist ja nicht mein Problem. Mhm. Und also das, da vermisse ich manchmal so ein bisschen den Hang zur Perfektion. Das finde ich sehr seltsam, weil ich finde das sogar, ja gut, es muss schon verständlich sein, es muss schon ohne Abbrüche und ohne Haker irgendwie rüberkommen, das schon. Aber gerade so, wenn es jetzt mal nicht so professionell ist und da wirklich mal die Tochter im Hintergrund drüber wegläuft oder irgendwas, fand ich, das hat einen gewissen Charme. Also fand ich. Ja, da kommt es aber auch wieder hart aufs Thema an. Ja. Also wenn ich jetzt halt irgendwie im Kollegengespräch mit NDR Info von was weiß ich was für einem schlimmen Vorfall erzähle, meinetwegen. Ja, okay, da dürfte dann ist das halt irgendwie ja. doof. Ja, ja, so, und ja. Abgesehen davon, dass das Inforadios in der Regel dann eben noch mal mehr auf den Ton achten. Also ich erinnere mich, dass ich irgendwann vor Jahren mal von einer Demonstration berichtet habe und in der Info eben eine Live-Schalte haben wollte. Und die sind dann früher aus dem Gespräch rausgegangen und haben also die letzten beiden Fragen gar nicht mehr gestellt, die wir vereinbart hatten. Und dann höre ich die Redakteurin über die Leitung, ja, das geht ja überhaupt nicht, das ist ja viel zu laut bei Ihnen. Also da müssten Sie nächstes Mal bitte einen Platz suchen, wo es ein bisschen ruhiger zugeht. Mhm. Ich sagte, Entschuldigung, ich bin auf einer Demonstration, natürlich ist das hier laut, was denken Sie denn? Mhm. Ja, dann müssen Sie sich in den Ü-Wagen setzen, es von da machen. Mhm. Okay. Okay, gut. Ja, aber gerade das ist ja so eine Atmung, wo eigentlich dazugehört. Also das ist das, ja, wo es mir dann eben wieder gefallen würde. Ja, natürlich. Oder was weiß ich jetzt gerade in diesen Talksendungen, wo wirklich nicht, wo dann halt, ja, du, der hockt jetzt zu Hause und da ist jetzt nur mal die Familie und da, weißt du, das ist ja, ja, ich weiß es nicht. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen Streber, weil es meine eigene privilegierte Position ist, dass ich eben in der Lage bin, dass man den Unterschied nicht ganz so doll hört zwischen Homeoffice und Studio. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Ja. Haben wir noch irgendwas? iTunes-Bewertungen oder dergleichen? Nee, nee, Moment mal. Ich habe gar keinen Zugriff mehr auf iTunes. Ach, ich habe zwar iTunes noch, aber wenn ich dort aufrufe und gucken möchte, wer da uns irgendwie einen Kommentar hinterlassen hat, ich kriege das nicht mehr aufgerufen. Das heißt ja jetzt auch Apple Podcast. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich über Apple Podcast unsere Bewertungen da abrufen könnte, wenn ich selber kein Apple habe. Oh, da recherchiert mal. Jemand. Da hat jemand Blut geleckt. Nord-Süd-Gefälle auf Apple Podcast. So, jetzt gucken wir hier mal. Da 14 Bewertungen, ganz unten. Alle Anzeigen. Und die neueste ist aus dem Dezember. Okay. Das. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich habe bei Google eingegeben, Nord-Süd-Gefälle Apple Podcast. Alternativ kannst du wahrscheinlich auch iTunes hinschreiben. Nee, das mit iTunes habe ich probiert und das hat nicht funktioniert. Nee, bei Google. So, jetzt habe ich in da. In der Suchmaschine deines Vertrauens. 9.12. Glaubst du, das ist das letzte? See all? See all? See all. Stimmt. Tatsächlich. Verrückt. Hätte damit rechnen können? Ja, ich habe es wirklich nicht hingekriegt. Nee, auch ich habe gesucht, iTunes Nord-Süd-Gefälle und da habe ich nichts gefunden. Aber wahrscheinlich, weil iTunes ja nicht mehr existent ist. Ja, ah. Ja. Aber das ist so ein Gespräch, das hätte ich auch mit meiner Frau führen können. So. Ich sag, hallo? So, das, so. Ich könnte ja auch mal mit deiner Frau podcasten. Nee, wir haben das tatsächlich neulich gehabt, dass ich gesagt habe, ja, sie wollte irgendwas, keine Ahnung, sagt sie, ja, und bring noch Kartoffeln mit vom Einkaufen. Sagt, wir haben noch Kartoffeln. Nein, das stimmt nicht. Ich sage, doch, in der Vorratskammer. Nein, da bin ich ja gerade, das stimmt nicht. Ich sage, gut, dann guckst du jetzt, unten steht eine grüne Kiste, da in der vorderen rechten Ecke, unten auf dem Boden liegt ja ein Netz Kartoffeln. Ja, und du hast die da, wieder versteckt. Da, wo wir es immer hin tun. Nein, genau. Das ist tatsächlich. Verrückt. Und dann brauchst du doch keine mitbringen. Ja, ach. Ach, Leute. Da hätte ich dann gesagt, die hast du doch da erst gerade eben hingestellt. Ja, genau, richtig. In diesem Moment. Ach. Ja, aber ohne Scheiß. Ich habe eingegeben iTunes und Bewertungen Nord-Süd-Gefälle und da bin ich nicht drauf gekommen. Ja, dann gibst du das nächste Mal ein Nord-Süd-Gefälle iTunes und dann kommst du. Das hat nicht. Oh, das hat doch nicht wollen hingehauen. Wollen wir wetten? Dotti, ganz ehrlich. Nord-Süd. Ich mach's jetzt nochmal. Gefälle. So. Und dahinter iTunes. Erster Link, der bei mir oben steht. podcast.apple.com. Das hast Podcast. Doch du da jetzt erst gerade im Hintergrund. Wir haben ja sowieso keine Bewertung gekriegt, dann ist das ja sowieso egal. Okay. Ja. Ja, dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder am 15. um 12. Ich gehe jetzt irgendwo in der Küche, habe ich noch eine Flasche Bier. Und ein oder einen Schnaps. Genau, richtig. Servus. Auf Wiederhören.